Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz, Pfarrer bei der Bundespolizei. Das hast du schon gesagt. Mhm. Ja, und hier ist Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme, in Bad Oeynhausen. Nicht bei der Bundespolizei, sondern Gemeindepfarrer, ganz, ganz normaler so, so Pfarrer. So. Gewöhnlicher meinst du? Ja, ja, gewöhnlicher Pfarrer, genau. Ja, ja, genau, gewöhnlicher Pfarrer. Ja, ich habe das deshalb so schön langsam betont, weil ich dachte, dann habe ich schon mal 10 Sekunden auf Aufnahme gehabt. Ist doch schon mal was, hey. Ja. Wir befürchten schon wieder das Schlimmste, weil die Internetverbindung heute wieder unter aller Sau ist. Ja. Also das ist sehr interessant, weil wir uns ja sehen beim Sprechen und wir bleiben dann immer so hängen. So, da bleibt man plötzlich für einige Sekunden plötzlich völlig unbeweglich auf dem Bildschirm und man weiß dann nicht, hat der andere jetzt wirklich die ganze Zeit völlig starr dazugehört oder ist da ein Feuer ausgebrochen oder so? Man weiß es gar nicht. Ja, und das Schlimme ist, weil wir ja beide beim Sprechen immer viel Mimik, Gestik und so weiter haben, bleibt man, wie jetzt zum Beispiel, teilweise in den komischen Posen stehen, jetzt zum Beispiel gerade, dann hat man, das Bild friert ein und man steht da so mit so einer seltsamen Geste und dann ist das so, ja. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Dabei hatten wir schon überlegt, ob wir den Podcast jetzt heute noch medial aufbürsten würden. Ne? Du hast ja deine Orgel rausgeholt und da... Man könnte den Podcast jetzt sozusagen mit Orgelmusik unterlegen, wie so ein wie bei den Blues Brothers oder so amerikanischen Gottesdienst. Genau. Also ich kann es mal kurz hier machen, so. So wie im Stadion, da ist das doch so, ne? Bei diesem Baseballspiel, das ist wenn so ein Ring fällt oder so. Ja, ich finde, das heizt auch die Stimmung im Podcast enorm an. Also. Genau, das erzeugt so eine gewisse Spannung, die wir eigentlich aufbauen wollen. Ja, wäre das nicht auch mal eine Marketing-Idee, hier so Schals und Mützen mit unseren Bildern drauf? Treffen sich zwei Fahrer? Ja, gute Idee, genau. Ja, genau. Ja, das könnte. Apropos Marketing, wir haben auch wieder eine Nachricht von Mike gekriegt. Ja. Auf den letzten Podcast, der also darauf hinwies, ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht, das einzuspielen, weil dann bricht ja wahrscheinlich die Technik endgültig zusammen. So. Aber der hat also auf jeden Fall reagiert auf meinen Beitrag im letzten Podcast mit dem Physiksaal und er meinte, dass es doch so wahrscheinlich auch schwierig ist, in einem Physiksaal, in dem sich so lange überhaupt nichts verändert hat, überhaupt angemessenen modernen Unterricht zu machen. Und das gilt ja nun für viele Bereiche des Lebens, sodass man also schon die Frage hat, ne, macht es Sinn, in der Vergangenheit immer zu stecken oder ist es nicht sinnvoll, mit schönen Erinnerungen auch in die Zukunft zu gehen? Ja, ja, es war sehr philosophisch. Ja, und sehr, sehr tröstlich fand ich sogar. Also hat er ja so gesagt, man soll dem Alten nicht so hinterher trauern, so gut, aber auch bewahren, was gut ist, genau, ja. Also vielen Dank für deinen Beitrag, Mike. Ja, ja. So genau. Nämlich. Ja, sollte diesem Podcast einer von uns immer so ja, ja sagen, heißt das ja gerade gar nicht verstanden, was der andere gesagt hat. Ja, ja. Ja, es hat so ein bisschen was, wie wenn man irgendwie mit dem Computer Schach spielt oder wenn irgendwie so, manchmal weiß man überhaupt nicht, was gerade passiert. Das, ich weiß nicht, wie das Ergebnis hinterher ist, aber für uns ist es nicht nur lustig. Nee, aber das gibt es in echten Gesprächen ja auch, dass man das Gefühl hat, ja, man ist im Gespräch miteinander und nach einer Sekunde merkt man, oh, ich habe irgendwie gar nicht richtig zugehört. Und es ist wie beim Autofahren, einfach so ein, ich bin plötzlich irgendwo angekommen, habe gar nicht gemerkt, wie ich da hingekommen bin und habe doch nicht so richtig zugehört. Dass, sowas hast du auch zwischendurch. Ja. Genau, das sind diese Dinge, ja, genau. So. Hm. Aha. Ja, also wir hatten beide eine volle Woche und ja. Du hattest ja schon gesagt heute Morgen, du bist heute doch ziemlich K.O. Ja, muss ich wirklich mal auch sagen. Wenn du natürlich rüberkommst, frisch wie der junge Morgen. Hier. Gut, dass das Bild nicht mit übertragen wird, genau. Ja, das ist so. Also ich merke, dass je länger ich jetzt bei der Bundespolizei bin, desto mehr verdichten sich die Aufgaben eben auch tatsächlich. Und das ist ja immer so. Wenn man am Anfang neu ist, ist man so ein bisschen überfordert, weil man so viel Neues entdecken muss, so viele Gespräche führen muss, so viele neue Leute hat. Dann kommt so eine Plateauphase, finde ich. Und wenn man dann länger dabei ist, bin jetzt fast 3 Jahre dabei, dann wird es eben immer mehr, weil man immer mehr Leute kennt, immer mehr Aufträge hat, immer mehr Dinge, die man machen möchte. So eine Phase ist gerade, genau, ja. Das ist so. Und ich war jetzt wieder viel auf Reisen. Erst hatten wir eine Tagung mit Peers. Also bei der Bundespolizei gibt es sogenannte Peers. Das sind Polizisten und Polizistinnen, die das als Hauptberuf haben, aber gleichzeitig sich auch um die Sorgen und Nöte nach belastenden Ereignissen kümmern. Mit denen haben wir uns getroffen und danach war ich in Bad Bergzabern. Da ist eine Abteilung der Bundespolizei. Das sind die, die immer bei Grenzeinsätzen, bei Fußballspielen oder in solchen größeren Lagen so als Verband auftreten. Also die man kennt mit diesen schwarzen Anzügen, die so, also nicht als Einzelpolizist Streife geben mit 2 Leuten, sondern die wirklich immer so als Gruppe auftreten. Und in Großlagen, Demonstrationen, Fußballspiele, sowas halt. Ja. Also viel gereist. Und jetzt bin ich total müde und kaputt. Tja, also ich bin heute auch nicht der frischesten einer, muss ich gestehen. Ich hatte auch viel Gedöns in der vergangenen Woche, viele Termine und auch nicht nur einfache Termine. Es war dann ja auch so, dass die Superintendentin im Urlaub ist und ich sie dann als Assessor vertreten muss. Und dann hat man eben noch ein paar Termine mehr. Und das sind dann auch Dinge, in die man sich zum Teil erst reinfuchsen muss, weil man da ja sonst nicht so viel mit zu tun hat. Also ja, alles in allem. Ja. Es ist jetzt so eine Woche, wo man so sagt, eigentlich möchte ich da gar nicht so sehr viel von erzählen. Das gibt's auch in diesem Beruf. Ist ja der schönste Beruf der Welt, Pfarrer oder Pfarrerin. Aber ja. Ist es auch in vielerlei Hinsicht, weil er eben doch so sehr viel, sehr abwechslungsreich ist, sehr, sehr unterschiedliche Inhalte hat und so. Aber er kann dadurch dann auch schon mal ziemlich anstrengend werden. Ja, genau. Das geht ja sicherlich vielen Menschen so, dass sie anstrengende Berufe haben. Aber das ist auch so, man kann auch nicht immer, auch als Fahrer kann man nicht immer so fröhlich, motivierend, optimistisch sein. Manchmal denkt man sich einfach auch, ich brauche mal eine Pause. Ja, gestern, wir haben ja mittwochs immer in der Gemeinde so Suppen essen mittags. Und da kommt so eine ganze Truppe zusammen und da waren meine Frau und ich dann auch da. Da gibt's ja viele Gespräche, dann ist so ein bisschen Kontakt knüpfen und dabei bleiben. Ich musste sowieso noch ins Gemeindebüro. Und hinterher, meine Frau ist noch da geblieben, weil die noch im kleinen Lädchen was zu tun hatte. Da auch so eine Aktion von unserer Gemeinde. Und ich musste nach Hause, weil ich da weitermachen musste. Und dann fragte doch tatsächlich einer, als ich rausging, meine Frau, sag mal, was macht dein Mann jetzt eigentlich noch den ganzen Tag? Der ist ja jetzt fertig, oder? Also, fertig war ich gestern Abend um 21:45. Ja, aber das ist, glaube ich, das ist wirklich ein Problem, wenn man, man Leuten versucht zu erzählen, was ein Pfarrer eigentlich macht, weil viele Leute ja wirklich denken, man würde sonntags natürlich eine Predigt halten, die man vorher aus dem Internet gezogen hat und zwischendurch nochmal eine Beerdigung vielleicht, wenn es hochkommt und das vielleicht ein bisschen Konfirmandunterricht, dass dazwischen eine Menge andere Dinge sind, das sieht man eben nicht. So, richtig. Nicht wahr? Ja. Und dann hat man eben manchmal auch so diese Phasen im Leben, wo es schwerfällt, Gott zu loben. Ne? Wo man dann so denkt, ach, ich muss jetzt hier, ja, das lacht schon wieder, ich werde wieder meiner Rolle als dem Meister der Überleitung gerecht. Und wer das weiß, was kommt, der weiß ja sofort, dass es die Überleitung ist und denkt sich, hey, gut gemacht. Ja, du, aber am Sonntag, am kommenden Sonntag ist der Sonntag Kantate. Ja, und das ist nicht der Binnenschiffersonntag, wo dann also die Leute sich mit dem Kahn auf den Weg machen, sondern das ist der Sonntag des Lobes. Ja, und des Singens, ne? Des Singens, genau. Hier nach dem Spruch der Woche, Psalm 98,1, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Genau. Das ist ja immer sehr bestimmt für die sonntäglichen Gottesdienste. Singet dem Herrn ein neues Lied. Wir singen ja eigentlich vor allem, also ich kenne doch sehr viele Gottesdienste, in denen es heißt, singet dem Herrn ein altes Lied, ein ganz altes. Die neuen sind nicht so gut. Ein bekanntes Lied wäre vielleicht ganz gut. Und neue Lieder sind ja nicht, man kann neue Lieder lernen. Aber in der Tat hat mich immer auch gewundert, mit diesem neues Lied. Ich habe das immer so verstanden, dass es auch so ein bisschen im übertragenen Sinne gemeint ist. Also, dass nicht so beim Alten bleibt und dass man nicht so vielleicht nach bedrückenden Ereignissen zum Beispiel, nach schlimmen Dingen, die passiert sind, wo man vielleicht eher so Klagelieder gesungen hat oder gejammert hat, dann so ein neues Lied singt, was so in der Regel fröhlich ist und aufmunternd und dankend ist und so. Also so eine Art Stimmungswechsel sozusagen. Nicht neu und alt, sondern also von Trübsal zu Fröhlichkeit. So vielleicht kann man das so sagen, ich weiß nicht. Ja, das ist ein überhaupt auch, dass man vielleicht auch nicht immer nur die alte Leier so, ja, genau. Simon, das ist ja sprichwörtlich so, immer dasselbe, immer so das auch Rückgewandte oder das so ein bisschen depressive oder so, sondern ja, Gott loben hat auch was mit aktuell und mit am Puls der Zeit sein zu tun und nicht nur auch mit Musikstil oder jetzt muss mal ein neues Lied komponiert werden oder so, sondern es geht da sicherlich auch um die inhaltliche Ausrichtung. Genau. Und das mag durchaus auch mit dem Predigtext zu tun haben, den der an diesem Wochenende dran ist und der es ja wirklich schon so in sich hat. Also wir haben da gemeinsam vorgesessen und haben gedacht, also es gibt ja dann diese berühmten Fragen, was wollen uns diese Worte sagen? Und das kann man sich bei diesem Text nun wirklich erstmal fragen, wenn man dann nur so dran geht. Es gibt so ein, zwei Bücher in der Bibel, die mir ehrlich gesagt Zeit meines Lebens fremd gewesen und auch geblieben sind. Neben dem Hebräerbrief, in den ich inzwischen, glaube ich, reingekommen bin, also da stimmt das nicht so ganz, aber das Buch der Offenbarung war mir immer schon sehr suspekt, muss ich sagen. Fand ich auch sehr komisch. Das ist ja auch ein komisches Buch, also jetzt nicht komisch im Sinne von humorvoll, sondern ein sehr, sehr ja, geheimnisvolles und merkwürdiges Buch. Ja, und irgendwie so, das auf der einen Seite finden ja viele Leute das spannend, weil da sind ja so Offenbarungen und Visionen und dann gibt es da so apokalyptische Reiter und irgendwelche Szenarien. Das ist ja wie so ein Science-Fiction-Film, so ein Mystery-Spiel irgendwie. All solche Dinge mischen sich da. Und man denkt immer, ja, vielleicht treffen solche Prophezeiungen ein, was ist damit gemeint und was weiß ich nicht alles und so. Aber ich glaube, wenn man es wirklich mal so versucht, erstmal zu verstehen, auf Anhieb gelingt das jedenfalls nicht, finde ich. Nee, es ist sehr, sehr viel Symbolik und Mystik dabei. Ne? Ich leite das, also ich lese gerne Offenbarung 21 als Lesung bei Beerdigungen. Mhm. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, ich auch. Mhm. Und dann sage ich als Einführungswort immer so, also das letzte Buch der Bibel ist eine Sammlung von Visionen, die der Seher Johannes damals im Exil auf der Insel Patmos aufgeschrieben hat und es geht um die letzten Dinge. Und es ist dadurch, dass man sich deutlich macht, das ist wirklich eine antike Sammlung von Visionen, so ist es jedenfalls gekennzeichnet. Und es ist ganz viel biblische Symbolik und ganz viel Geheimnisvolles, was verbunden ist, um die letzten Dinge, aber immer aufnehmend Dinge, die im Alten Testament passieren, die im Neuen Testament passieren. Mhm. Dadurch ist es natürlich auch unglaublich dicht und sehr, sehr schwer zu verstehen. Mhm. Und man hat über die 2000 Jahre Christentum ja immer wieder versucht, aus der Offenbarung zum Beispiel den letzten Tag der Erde, den Weltuntergang zu berechnen oder bestimmte Dinge zu berechnen, weil es da so Abfolgen gibt, immer wieder siebenmal das und so. Die Posaunen werden geblasen und dann wird das gemacht und es passiert ganz viel. Dann wird versucht, diese Visionen umzudeuten auf die tatsächliche Weltgeschichte und daraus dann zu folgern, an welcher Stelle wir denn jetzt sind. Ja, und das geht meistens schief. Mhm. Ja, das sind so Sachen, so Berechnungen halt. Jetzt haben wir natürlich tatsächlich auch Dinge, die auch damals in diesen Visionen konkret an historische Dinge angeknüpft haben. Das stimmt dann wirklich. Aber wo man dann an welcher Stelle dann wirklich einhaken kann, vieles wiederholt sich auch im Lauf der Geschichte und vieles, da weiß man dann eben nicht. Ist das vielleicht vor 1000 Jahren schon passiert oder ist es noch gar nicht? Genau, auf jeden Fall ist es immer Stoff gewesen, das hat man aufgegriffen, die apokalyptischen Reiter und das, was ich nicht alles in der Kunstdarstellung gibt. Es hat immer Leute irgendwie fasziniert, sich mit diesen ja so mystischen Gedanken und Träumen und Visionen auseinanderzusetzen, weil sie haben sowas auch ein bisschen was Unheimliches, was Tröstendes und Showdown, also da steckt alles drin, so ein Stoff für große Dramen. Ne? Ja. Mhm. und immer auch so geheimnisvolle quasi Bilder wie aus heutigen Science-Fiction-Filmen, so wie man sich das so, wenn in so Science-Fiction-Filmen so komische Collagen irgendwie von fremdländischen und geheimnisvollen so Bilder gezeichnet werden, dann das, sowas findet sich in der Offenbarung ja auch immer mal wieder. Beziehungsweise das ist sicherlich dann auch inspiriert manchmal aus der Offenbarung. Sollte man gar nicht meinen, dass es so ein Buch so gibt, was so ganz viel Inspiration dann auch in solche Genres reingibt. Genau, der Prätext oder der Text für den Sonntagkantate jetzt, der fängt zumindest auch ein bisschen schwurbelig an, hat dann aber ein paar klare Sätze. Huch. Störung. Ja, ich sagte gerade, der Predigtext fängt schwurbelig an und hat dann aber ein paar klare Gedanken sozusagen, die dann tatsächlich passen zum Sonntag ganz Glas, klar. Ja, genau. So fing das nämlich an. Und ich sah der Seher, das war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Da kam ich schon ziemlich in Schleudern und fragte dich, ob es denn überhaupt schon Glas gegeben hätte zur Zeit der Offenbarung, worauf du zielsicher gesagt hast, natürlich, Glas ist schon sehr alt. So nämlich. Genau. Ja. Ich weiß aus den verschiedenen Archäologenbüchern, die mein Vater früher im Regal stehen hatte, dass man in der Archäologie immer wieder auch Glasfunde gehabt hat. Und ich war als Kind fasziniert davon, dass man Gläser gefunden hat, die also zig hunderte von Jahren unter irgendwelchen Steinen verschüttet waren und so, die ja zum Teil auch kaputt waren, aber wo man immer noch sehr deutlich erkennen konnte, dass das offensichtlich ein Trinkglas gewesen ist, ne? Und das schon sehr, sehr alt. Genau. Also das wusste ich nicht, gebe ich zu. Darum habe ich natürlich, wie man es heute macht, erstmal nachgeguckt in der Wikipedia und dann weiß man ja, du hast recht. Ja, das stimmt. So, ein gläsernes Meer. So fängt es an. Genau. Und mit Feuer vermengt, das hat ja schon, ja, man könnte sich auch wirklich so eine Glasbrennerei vorstellen. Also irgendwas sehr Heißes, irgendwie, wenn das Meer, gläserne Meer mit Feuer vermengt ist, das mich erinnert das dann eben an wirklich glühendes Glas, an so Glas, wie es in einer Glasbläserei dann verwendet wird, haben wir uns schon oft angeguckt. Ist ja faszinierend, wie man aus diesem geschmolzenen Zeug dann die dollsten Formen und so rausholen kann. Und wenn es einfach nur glüht, ja, also so kann man sich das vorstellen jedenfalls. Also ein und dieses gläserne Meer hat dann tatsächlich auch offenbar ein Ufer, denn da stehen Leute, so wird es da beschrieben. Ja genau, Leute, also hier steht bei mir, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Und ich wusste schon wieder nicht, was damit gemeint ist. Aber unser Experte auf der anderen Seite der Leitung sagte gleich, das geht doch da um den Teufel, um den Satan und seine Zahl und sowas. Genau, und die Zahl ist ja auch sehr sprichwörtlich geworden, die 666, früher auch hochproblematisch, wenn man ein Autokennzeichen haben wollte, dann sagt man nicht die 666, das ist die Zahl des Satans aus der Offenbarung des Johannes, teuflische Zahl. Und ja, ich verbinde damit automatisch immer auch von Iron Maiden The Number of the Beast aus den 80ern. Das baut genau darauf auf. Genau, also es geht auch um so eine Art, es hat ein Kampf stattgefunden, die Gerechten, jetzt die Gerechten sind sozusagen, die Sieger, die den Teufel besiegt haben und sozusagen damit am Ende aller Zeit alles zum Guten geworden ist. Ne? Denke genau. Ich. Ja, also auch so eine Vision. Die überstanden haben, ja, genau. Die stehen da und sie singen das ein neues Lied. Sie haben die Harfen Gottes. Nicht schlecht. Also ich als Gitarrist fühle mich da an E-Gitarren erinnert. Genau. Und dann singen also das Lied von Mose und das Lied des Lammes. Also letztlich den alten Bund und den neuen Bund. Ja, Mose als Repräsentant des alten Bundes mit den 10 Geboten. Das Lamm, Jesus, das Gottes Lamm ist, das die Sünde der Welt trägt. Neuen Testament, also das, praktisch das immerwährende Lied über alle Zeiten des Lobes Gottes. Und das wird dann ausgeführt in einigen Zeilen, dass die Gott preisen, Gott loben und das eigentlich in einer Situation da, in der einem das Lob eigentlich im Hals stecken bleiben müsste. Denn es geht da eigentlich in diesem Kapitel um die sieben Engel mit den Zornschalen. Die hatten die sieben Plagen, haben Schalen mit dem Zorn Gottes, der ausgegossen wird. Es ist eine ganz fürchterliche eigentlich auch Vision. Und mittendrin, also bevor das da richtig losgeht, hört man aber, ja, die singen aber weiter Gottes Lob, und zwar an diesem gläsernen Meer. Ja, aber auch, weil sie diesen Sieg ja behalten haben, ne? Weil das Böse besiegt ist, hätte ich jetzt so verstanden. Und was ich besonders schön finde, ist, dass da ja steht, da wird Gott ja gepriesen als gerecht und wahrhaftig König der Völker. Ja, und das finde ich auch nochmal ganz schön, weil damit wird ja nochmal deutlich gemacht, dass das Heil und dieses Wirken Gottes eben nicht beschränkt ist auf einige wenige, sondern sich auf alle Völker bezieht. Also so ein Universalismus, das ist doch auch ein schöner Gedanke. Ja, das kommt in der Offenbarung tatsächlich auch immer wieder vor. Ne? Diese Öffnung auf alle und dieses Heil, also egal was Schlimmes passiert, egal was uns zusetzt, Gottes Reich wird am Ende siegen. Das ist immer wieder die Zusage. Und also in allem Furchtbaren ist immer so, aber die durchhalten, sind dabei und haben ihr's und überwinden. Und an dieser Stelle stehen sie am gläsernen Meer und singen und liegen nicht drin. Das wäre ja umso furchtbarer gewesen. Aber hier wird also im Grunde nur gespielt und die gehören mit zu dem gewaltigen Bild, was da so zwischendrin ist. Mhm. Ja, das habe ich vorhin gemeint mit diesem Anschluss. Manchmal hat man Lebenssituationen oder Alltagssituationen, wo einem das Lob Gottes vielleicht erstmal im Hals stecken bleibt. Ja. Also das habe ich in dieser Konstellation auch erstmal so gedacht, als ich das gelesen habe. Also wie können die denn da stehen und singen? Das ist eigentlich die Rahmensituation ist gar nicht danach, diese Zornesengel, Zornesschalen. Aber die singen. Mhm. Und die loben Gott und bleiben dran und bleiben dabei. Und ja, das ist sicherlich der Punkt, warum dieser Text überhaupt an diesem Sonntag Kantate als Predigtext gewählt ist, dazu zu animieren, dazu zu ermuntern. Und das scheint ja auch was für sich zu haben. Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist ganz schön müde, aber du hast dann schon wieder an deiner Orgel da rumgefummelt. Ja, nur ich finde trotzdem, man muss mal überlegen, wir haben uns jetzt rangetastet an diesen Text und manchmal hat man schon das Gefühl, okay, da geht's um Hafen und um Singen, auch dann nehmen wir den Text nochmal für den Sonntag Kantate. Man muss aber ganz schön sich damit beschäftigen und befassen, um wenigstens etwas rauszuziehen. Und schon wieder, muss ich sagen, sind die Kolleginnen und Kollegen, die über diesen Text predigen wollen oder müssen, nicht zu beneiden, finde ich persönlich. Ja, vielleicht ist das ein Text, den man hört, den man wirken lässt und den man dann einfach mal aufnimmt und sagt, also egal, viele Gemeinden haben im Moment auch sehr schwierige Situationen, unsere Landeskirche hat auch schwierige Situationen, vieles im Fluss, vieles im Wechsel, im Wandel und so, und vieles drängt einen auch, aber vielleicht kann man einfach mal sagen, zwischendurch, lasst uns jetzt mal Gott loben. Mhm. Singt ihm ein neues Lied, ein anderes Lied, nicht nur immer die alte Leier. Mhm. Vielleicht ist das die beste Predigt für diesen Text, wenn man das einfach mal macht. Oder meinst du, das ist zu kurz gegriffen? Nee, ich habe gerade gedacht, auf der einen Seite hast du vollkommen recht, weil manchmal ist es so, dass zum Beispiel, ich finde, ein Lied ist ja nicht nur, dass man eine gute Stimmung hat und dann ein Lied singt, sondern manchmal kann ja auch ein Lied eine gute Stimmung machen, sagen wir mal, oder vielleicht auch Ausdruck. Oder kann auch das, kann einen aufmuntern, sozusagen, ein Lied zu singen. Man muss, glaube ich, nur gucken, dass man jetzt nicht, dass so ein Pfeifen im dunklen Wald wird, weißt du, dass man so sagt, ja, alles ist irgendwie scheiße, aber wir singen jetzt mal ein paar Loblieder, dann läuft das schon. La, la, la. Nee, ja. Ich meinte jetzt auch eher ein neues Lied. Ja, genau, ein neues Lied. Ja. Wobei das ja nochmal, das wäre nochmal ein Podcast für sich, dieses ewige Singen von Vertraut den neuen Wegen und sowas. Neue Lieder. Genau. Oh wei. Ja, oh wei. Das ist das Thema. Ja, so, vielleicht ein bisschen durchgewurschtelt jetzt heute. Mann. Reaktion in unserer Hörerschaft, in unserer Was? Jetzt geht wieder alles durcheinander hier. Wir haben uns ein bisschen durchgewurschtelt, aber ich hörte Hörerschaft. Ich würde sagen, wir laden mal ein, dass die Hörenden sich rückmelden, per Sprache, per Internet, per Anruf oder persönlich auf der Straße von mir aus und so. Vielleicht gibt es da ganz andere Zugänge. Und er sagt, also Leute, diesmal habt ihr aber meilenweit für mich am Text vorbeigegriffen. Dann lassen wir uns gerne ergänzen. Ja, sehr gerne. Oder nicht? Doch, absolut. Wirklich. Und bis dahin, lieber Lars, bleibt dir doch wie immer das Schlusswort. Ja, genau. Ihr Lieben, die uns zugehört habt bis hierhin, bleibt behütet. Jo, tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.